Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Grüße Sie, mein Name ist Kamera, ich bin Ihre Narkoseärztin. Werde ich mich jetzt um die Narkose kümmern. Operationssaal 4 im Klinikum rechts der Isar. Einem jungen Mann wird jetzt gleich die Achillessehne wieder zusammengeflickt. Wir passen die ganze Zeit gut auf Sie auf. Es kann jetzt gleich ein bisschen warm werden im Arm. Das ist das Schlafmittel, das Propofol. Träumen was Schönes, wir wecken Sie wieder auf, wenn wir fertig sind. Ein Mensch wird operiert und dazu in eine Vollnarkose versetzt. Das passiert etwa 12 Millionen Mal pro Jahr allein in deutschen Krankenhäusern. Routine. Doch was viele Menschen nicht wissen, bis vor noch nicht allzu langer Zeit hatten die Anästhesisten keinen blassen Schimmer, was da im Körper und im Gehirn genau passiert. Patrick Purdon ist Bioingenieur und Professor für Anästhesiologie an der Harvard-Universität in den USA. Zu seinem Arbeitsplatz gehört auch das Massachusetts General Hospital. Für Anästhesisten ein legendärer Ort, denn hier wurde im Jahr 1846 das allererste Mal eine echte Narkose durchgeführt. Hier wurde das erste Mal Äther vor öffentlichem Publikum verwendet. Es ist schon sehr inspirierend, dass das hier passiert ist und dass man nur 3 Stockwerke nach oben gehen muss, um in diesem Raum zu stehen, wo das geschehen ist. Das ist schon toll. Den Raum, in dem William Morton am Vormittag des 16. Oktober 1846 den ersten Patienten öffentlich narkotisiert hat, gibt es immer noch. Seit diesem Tag, also seit rund 170 Jahren, sind Operationen nicht mehr das, was sie vorher gewesen sind. Gerhard Schneider ist Professor für Anästhesie an der Universität Witten-Herdecke. Lange hat er an der TU München geforscht. Das Rätsel Narkose ist sein Hauptgeschäft und auch er kennt natürlich die Geschichte von der legendären Operation im Ätherdom. Eine Speicheldrüsenoperation, die zumindest ohne Erinnerung an Schmerzen durchgeführt wurde. Der Patient hat während der OP sich durchaus bewegt, hat gestöhnt, hat mit Abwehrbewegungen reagiert, aber der Chirurg konnte den operativen Eingriff durchführen. Und am Ende des Eingriffs hat sich der Patient nicht erinnert, dass irgendetwas Unangenehmes in diesem Zeitraum passiert war. Das Kurioseste daran ist aber, William Morton war nicht ganz klar, was da eigentlich passierte und über Jahrzehnte hinweg auch seine Nachfolger nicht. Nur, dass es funktionierte. Äther und Lachgas zum Beispiel waren zu Mortons Zeit als Partydrogen bei Festen beliebt. Junge Menschen inhalierten sie und versetzten sich in einen anderen Zustand. Es sollte bis in die Gegenwart dauern, bis die Anästhesisten zumindest ein grobes Bild davon hatten, was diese und andere Narkosemittel in unserem Körper und Gehirn auslösen. Eine der beliebtesten Theorien war über viele Jahrzehnte hinweg die folgende. Narkose ist nichts anderes als ein sehr tiefer Schlaf. Die Parallelen liegen nahe. Man liegt regungslos da, ist irgendwie weggetreten und bekommt erstmal nichts mit. Doch es gab noch mehr Hinweise, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Dazu muss man erst einmal verstehen, wie unser Körper grundsätzlich Aktivität und Ruhe regelt. Gerhard Schneider. Prinzipiell gibt es 2 Systeme der Reizübertragung im Gehirn, die miteinander wetteifern. Es gibt ein erregendes System und es gibt ein eher dämpfendes System. Und um zur Ruhe zu kommen, kann man zum Beispiel einfach das dämpfende System einschalten. Wie fast alles im Körper wird das über Botenstoffe gesteuert, die an bestimmten Schaltern an der Oberfläche der Zellen andocken, sogenannte Rezeptoren. Im Falle des dämpfenden Systems heißen die GABA-Rezeptoren. Wenn GABA-Rezeptoren angeschaltet werden, werden wir müde. Und jetzt wird's interessant, sagt Anästhesist Gerhard Schneider. Man hat dann von der Rezeptortheorie kommend versucht, sich das Gehirn etwas von seiner Funktion näher anzusehen und hat geguckt, wo ähnliche Wirkungen auftreten. Und eine sehr lang verfolgte Theorie war dann die, dass Anästhetika auf den gleichen Mechanismen wirken, die auch zu natürlichem Schlaf führen. Also über diese GABA-Rezeptoren des dämpfenden Systems. Den Mechanismus hat man sich folgendermaßen erklärt. Es gibt Bereiche im Gehirn, die identifiziert sind, die dafür verantwortlich sind, dass wir einschlafen. Auch das ein Überwiegen der dämpfenden Funktionen. Das Ganze ist stark gekoppelt mit der optischen Wahrnehmung, also mit dem Sehen. Wenn Lichtreize abnehmen, steigert das die Aktivität in einem bestimmten Bereich des Gehirns. Und dieser Bereich ist letztlich mitverantwortlich dafür, dass wir einschlafen, natürlich einschlafen. Das bedeutet also, wir bleiben wach, weil es hell ist und weil das Gehirn Signale aus dem Körper bekommt, die Wachsein bedeuten, zum Beispiel weil wir sprechen, lesen, uns bewegen. Wird es abends dunkler, dann übernimmt das hemmende System. Wir werden müde, die Aktivität im Gehirn wird zurückgefahren, unsere Zellen werden sozusagen über den Schalter des GABA-Rezeptors langsam gedimmt. Das geht sogar so weit, dass beim Einschlafen Signale, die uns eigentlich wach halten könnten, nicht mehr bis in unser Bewusstsein, unsere Hirnrinde vordringen können. Wir schlafen ein. Zurück im Operationssaal. Der Achillessehnenpatient rührt sich nicht mehr. Der erste Schnitt ist gesetzt. Die Chirurgen arbeiten konzentriert und schnell. Für Anästhesistin Ursula Kammerer heißt es jetzt, den bewusstlosen Patienten und die Monitore im Blick zu behalten. Im Hintergrund hören Sie immer das Piepen. Das ist der regelmäßige Herzschlag, der gemessen wird über das EKG und über die Pulsoximetrie. Das ist der Sauerstoffgehalt des Blutes, wird an Finger in den Kapillaren gemessen. Und das hören Sie dann immer piepen. Und wenn man das so schön regelmäßig hört, dann fühlt man sich auch als Anästhesist immer wohl. Ruhe wird im Körper also unter anderem über das dämpfende Nervensystem gesteuert, über Botenstoffe, die die GABA-Rezeptoren quasi anschalten. Und interessanterweise setzen Narkosemedikamente wie das Propofol, das auch bei der Achillessehnenoperation verwendet wird, an denselben Schaltern an, sagt Gerhard Schneider. Das heißt nun aber, wenn wir die von außen zuführen, die Substanzen, die das verstärken, würde man diesen natürlichen Schlaf nachahmen und damit mit Medikamenten so etwas Ähnliches herbeiführen. Im Sinne von Narkose und Schlaf arbeiten mit denselben Botenstoffen und stellen so die Gehirnzellen über denselben Rezeptor auf Schlaf ein. Das war bis vor 10, 15 Jahren die plausibelste Erklärung für Narkose. Auf Zellebene ließ sich das einwandfrei nachweisen. Doch richtig war es deswegen noch lange nicht, sagt Gerhard Schneider. Sie sind aus dem natürlichen Schlaf ganz anders, viel leichter erweckbar als aus einer Anästhesie. Das heißt, es könnte einen Teilaspekt erklären, aber Anästhesie ist doch noch etwas anderes und könnte etwas mehr bedeuten als das. Und noch etwas unterscheidet Schlaf deutlich von Narkose. Das Träumen während Anästhesie ist nicht so häufig wie im natürlichen Schlaf. Das heißt, man kann es auch nicht sicher ausschließen, aber es ist wahrscheinlich doch in einer ganz anderen Struktur. Und wenn wir uns die elektrische Aktivität des Gehirns ansehen, ist ein Narkose-EEG, also elektrische Aktivität EEG, dann doch etwas anderes als ein Schlaf-EEG. Das heißt, wir tun mehr als nur diesen natürlichen Weg des Schlafes verstärken und einfach einen Schlaf oder tieferen Schlaf herbeiführen. So plausibel die Rezeptortheorie auch war, sie konnte einfach nicht erklären, wie diese hemmenden Botenstoffe am Ende zu dieser schlagartigen Bewusstlosigkeit führten. Denn beim Schlafen tun sie das ja gerade nicht. Wer schläft, schläft und ist eben nicht bewusstlos, wie der Patient im Operationssaal 4. Mittlerweile operieren die Chirurgen schon eine gute halbe Stunde. Alles läuft nach Plan, auch für Anästhesistin Ursula Kammerer. Sie hat schon das Ende des Eingriffs und damit auch das Ende der Narkose im Blick. Wir können jetzt auch zum Beispiel sehen, dass das muskelerschlaffenden Mittel schon ziemlich gut abgeklungen ist, sodass wir bis zum Ende der Narkose wieder die volle Muskelfunktion auch haben werden. Das ist dieser Wert hier jetzt mit 73% der maximalen Funktion. Das ist schon ganz gut erholt, wie wir das nennen. Obwohl es für die praktische Anwendung in der Regel keine Auswirkung hatte, nagte das Unwissen über die Mechanismen der Narkose an der Ehre der Forscherinnen und Forscher. So ein weißer Fleck auf der Anästhesielandkarte ist eine besondere Herausforderung. Darüber hinaus kam es hin und wieder eben doch zu Komplikationen während Narkosen. In sehr seltenen Fällen erlangen Menschen zum Beispiel während einer Operation das Bewusstsein, oder man stellt sich die Frage, ob Gedächtnisstörungen bei Erwachsenen etwas damit zu tun haben könnten, dass sie als Kleinkinder unter Vollnarkose operiert worden sind. Doch solange man den Mechanismus im Gehirn nicht verstand, konnte man diese Fragen auch nicht beantworten. In den späten 1990er Jahren kam den Forscherinnen und Forschern eine technische Neuerung zur Hilfe, die den Weg in die Neurowissenschaften bahnte, sagt Anästhesist Gerhard Schneider. Mit modernen Bildgebungsverfahren, also der Kombination aus EEG und dem funktionellen Kernspin, kann man dem Gehirn nämlich beim Denken zuschauen, in Echtzeit. Und darüber hinaus bestimmen, wo genau im Gehirn die Nervenzellen gerade feuern. Und das funktioniert so. Mit den neuen Verfahren kann man sehen, welche Gehirnbereiche gerade wie viel Sauerstoff verbrauchen. Die Forscher nehmen an, dass die Teile, die gerade viel arbeiten, auch viel Sauerstoff benötigen. In den allerersten Versuchen ging es erstmal darum, herauszufinden, welche Hirnteile für welche Aktionen zuständig sind. Gerhard Schneider? Das heißt, in den Anfängen eher einfache Aufgaben. Das heißt, ein Patient oder Proband musste die Hand bewegen und man konnte nachsehen, welcher Bereich des Gehirns dadurch aktiviert wird und konnte schlussfolgern, welche Hirnbereiche dafür verantwortlich sind, dass sich eine Hand bewegt. All das hat noch nichts mit Narkose zu tun. Doch dann kam der Zufall ins Spiel. Wenn Sie sehen wollen, wo eine Aktivierung stattfindet, wo mehr Sauerstoff fließt, müssen Sie zuallererst mal gucken, wie viel Sauerstoff in Ruhe fließt oder verbraucht wird. Und man hat dabei Probanden in diesen Scanner gelegt, in das Kernspin, und hat sie aufgefordert, ruhig zu sein und einfach nur zu entspannen. Und man hat festgestellt, dass in dieser Phase der Entspannung plötzlich Bereiche des Gehirns aktiver wurden. Das heißt, dass in der aktiven Entspannung, wenn man nichts tut, Areale des Gehirns plötzlich deutlich an Aktivität zunehmen. Beim Entspannen schalten wir also gar nicht ab, sondern sogar eher an. Diese Gehirnareale sind hellwach und warten auf neue Informationen von außen, die durch das Auge oder unseren Gleichgewichtssinn aufgenommen werden. Das sind sogenannte Ruhenetzwerke. Sie sind quasi auf dem Sprung, um sofort reagieren zu können, wenn es mit der Ruhe wieder vorbei ist. Und innerhalb dieser Ruhenetzwerke haben die Forscher noch andere Netzwerke gefunden, sogenannte Default-Mode-Netzwerke, sagt Gerhard Schneider. Bereiche, die nicht nur für so einfache Aufgaben wie ich bewege meine Hand zuständig sind, sondern die für integrative Funktionen des Gehirns verantwortlich sind. Das heißt, die verschiedene Bereiche des Gehirns miteinander verknüpfen und die das Ganze mehr oder weniger koordinieren. Also Netzwerke, die nichts anderes tun, als Informationen von einem Hirnteil in ein anderes Hirnteil zu verschieben. Was meldet der Sehnerv? Ein dunkles, kleines Etwas. Woran erinnert uns diese Form? Vier Beine, wuschelig, also ein Tier? Was sagt das Ohr dazu? Nach was klingt das? Bellen? Haben wir das schon einmal gehört? Dann wird das mit unseren gespeicherten Gefühlen und Erinnerungen abgeglichen und bewertet. Als wir dann begonnen haben, Patienten aus der Anästhesie zu untersuchen, haben wir festgestellt, dass es dieses Default-Netzwerk ist und dass es diese vereinigenden Netzwerke, integrierenden Netzwerke sind, die ganz besonders durch Anästhesie beeinträchtigt sind. Das bedeutet sehr konkret, Sie werden während Anästhesie nichts sehen und nichts bewusst hören. Dennoch sind die Bereiche, die für die primäre, allererste Reizverarbeitung optischer Reize oder akustischer Reize zuständig sind, diese Bereiche sind weiterhin aktiv und werden trotz Anästhesie weiterhin aktiviert, wenn es Geräusche oder optische Reize gibt. Aber danach reißt der Informationsfluss ab. Konkret läuft das im Gehirn so ab. Reize von außen landen innerhalb von Millisekunden erstmal im hinteren Teil des Gehirns. Dann werden sie in derselben Geschwindigkeit nach vorne in die Stirnrinde geleitet und verarbeitet und wieder nach hinten gespiegelt. Und genau hier passiert es. Wenn die Narkose eintritt, werden die Informationen nicht mehr zurückgespielt. Sie versanden quasi im vorderen Teil des Gehirns. Das hat Gerhard Schneider gemeinsam mit Professor Eberhard Kochs von der Technischen Universität München zeigen können. Eberhard Kochs leitet die Anästhesiologie am Klinikum rechts der Isar. Man muss sich überlegen, das Gehirn ist im Prinzip immer verbunden miteinander. Es ist also nicht eine amorphe Masse, sondern da ist ein Zentrum und da ist ein Zentrum und das vorne sagt von hinten nach hinten eine gewisse Information und das hintere gibt ein Feedback. Wenn jetzt eine Richtung unterbrochen ist, bedeutet das nicht, dass das gesamte Gehirn abgeschaltet ist. Diese einzelnen Regionen sind immer noch aktiv. Nur die können sich nicht verständlich machen der anderen Region gegenüber. Und wenn man sich nicht verständlich machen kann, bedeutet das, ich kriege eigentlich gar nichts mehr richtig mit. Und das wird wahrscheinlich dann die Anästhesie sein. Die Nervenzellen feuern also schon noch, aber... Die brabbeln so vor sich hin und wundern sich, wieso sie keiner hört, wie auf einer Insel. So weit, so gut. Narkose verhindert, dass Informationen im Gehirn ausgetauscht werden. Doch wie macht sie das genau? Patrick Purdon vom Massachusetts General Hospital und sein Kollege Emery Brown, Anästhesieprofessor an der Harvard-Universität und am MIT, haben dazu vor ein paar Jahren ein aufsehenerregendes Experiment gemacht. Emery Brown: What we did was a series of experiments and volunteers in which Wir haben Folgendes gemacht. Testpersonen sollten alle 4 Sekunden auf ein Wort oder einen Ton reagieren und uns sagen, ob sie das noch hörten. Das waren ganz einfache Worte, Tisch, Stuhl, ein Name und so weiter. Wir haben ihnen langsam immer mehr von dem Narkosemittel Propofol gegeben. Und so konnten wir genau sehen, wann sie bewusstlos geworden sind, weil wir alle 4 Sekunden auf ein Ja von ihnen gewartet haben. Wir haben währenddessen ein EEG aufgezeichnet und konnten sehen, wie sich die Hirnwellen in dem Moment verändert haben, als sie bewusstlos wurden. Und genau in dem Moment tauchten sie im EEG auf. Langsame Wellen, die durch das Gehirn zogen. Etwa 10 Wellen pro Sekunde, sehr synchron und ziemlich gut sichtbar, wenn man erst mal wusste, nach was man Ausschau halten musste. Emery Brown erklärt das so. Anästhesie bringt die normalen elektrischen Wellen, und nichts anderes ist es, wenn Informationen im Gehirn ausgetauscht werden, sie bringt diese normalen Wellen zum Erliegen und ersetzt sie durch diese langsamen großen Wellen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Austausch zwischen den einzelnen Hirnzentren, die Eberhard Kochs und Gerhard Schneider beobachtet haben, nicht mehr funktioniert. Normalerweise herrscht im Gehirn ein komplexes Zusammenspiel von unterschiedlich schnellen Hirnwellen, was bedeutet, dass Informationen hin und her geschoben werden. Doch unter Narkose sieht man nur noch gleichförmige Wellen. Und Patrick Purdon und Emery Brown konnten sogar zeigen, wie diese langsamen Wellen die Nervenzellen daran hindern, miteinander zu sprechen. Dazu haben sie sich im Kernspin und im EEG kleine Bündel von Nervenzellen genauer angeschaut, unter Narkose. Patrick Purdon: What we saw was that at the point when An dem Punkt, als die Testpersonen nicht mehr auf unsere Begriffe reagiert haben, wurde das Gehirn von diesen langsamen Wellen überzogen und die Nervenzellen feuerten auf eine ganz seltsame Weise. Vorher waren sie aktiv, sprachenförmlich miteinander, andauernd. Aber sobald die langsamen Wellen aufgetaucht waren, konnten wir sehen, dass die Nervenzellen nur noch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt feuern konnten. Während einer ganz speziellen Phase der Welle, ein paar hundert Millisekunden lang. Und ansonsten waren die Nervenzellen stumm. Was die Harvard-Forscher fasziniert, diese Wellen sind zwar von Narkosemittel zu Narkosemittel unterschiedlich, aber grundsätzlich so deutlich im EEG zu sehen, dass man das bei Operationen ausnutzen kann. Patrick Purden. And one of the things that we've done is we've created a Wir haben ein Online-Lernprogramm geschaffen, bei dem Anästhesisten lernen können, wie sie diese EEG-Hirnwellen erkennen können. Und es funktioniert gut. Die Anästhesisten am Massachusetts General Hospital haben diese langsamen Hirnwellen unter Narkose mittlerweile standardmäßig bei Operationen im Blick. Auch in München werden schon seit längerer Zeit während der Narkose die Hirnströme beobachtet. Auch Oberärztin Ursula Kammerer überwacht sie während der Achillessehnenoperation. Über einen Zahlenwert, den ihr der Computer ausrechnet, erfährt sie, wie tief die Narkose noch ist. Doch ihr Chef Eberhard Kochs möchte mehr. Wir sind forschungsmäßig dann weitergegangen. Wir packen alles zusammen in einen Monitor. Unter anderem auch Beatmung, Patientendaten, Gewicht, Größe, Alter. Und packen das Ganze zusammen in einen Monitor und errechnen daraus einen sogenannten Index, der uns sagt, ist die Narkose ausreichend, ja oder nein. Und da sind wir gerade dabei, diesen Monitor zu testen und dann weiterzuentwickeln. Wir haben da auch einen Prototypen gebaut, den gibt's schon und den setzen wir ein. Das Rätsel Narkose ist eine medizinische Erfolgsgeschichte, die aus der Erfahrungsmedizin Anästhesie auch eine neurologische Wissenschaft gemacht hat. Und zu der es noch viele offene Fragen gibt, sagt Gerhard Schneider von der Universität Witten-Herdecke. Wir haben auf der anderen Seite Hinweise, dass sehr tiefe Narkose unter Umständen auch Folgeschäden für den Patienten haben kann. Das heißt, dass wenn man zu viel Anästhetika gibt, sich das nicht nur unmittelbar postoperativ, sondern auch längerfristig negativ auf den Patienten auswirken könnte, dass Gedächtnisfunktionen längerfristig darunter leiden können, vor allem bei Patienten, die sehr stark schon an ihren Leistungsgrenzen diesbezüglich sind. Also alte Menschen oder kleine Kinder. Warum das so ist, weiß man bisher nicht. Gerhard Schneider könnte sich vorstellen, dass es problematisch ist, dass das Gehirn während einer tiefen Narkose nichts verarbeiten kann, was ja grundsätzlich der Sinn der Anästhesie ist. Ganz im Gegensatz zum Schlaf, wo wir Erinnerung formen, Informationen verarbeiten und Erlebnisse bewältigen. Ein weiteres Forschungsfeld. Die Hirnwellen während einer Narkose sind überraschend ähnlich wie die von Komapatienten, die ja ebenfalls bewusstlos sind. Vielleicht steckt ja auch derselbe oder ein ähnlicher Mechanismus dahinter, der zu einer erfolgreichen Therapie führen könnte. Herr Schönfelder, jetzt machen Sie wieder auf. Wir sind schon fertig mit der Operation. Im Klinikum rechts der Isar haben die Chirurgen mittlerweile den Operationssaal verlassen. Die Achillessehne ist wieder zusammengenäht. Und innerhalb von nur wenigen Minuten ist Ursula Kammerers Patient wieder erwacht. Ein bisschen groggy zwar, aber wieder bei Bewusstsein. Seine Nervenzellen sprechen wieder miteinander und setzen aus den Informationen, die aus seinen Augen und Ohren ins Gehirn kommen, das Gesicht von Ursula Kammerer zusammen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, super.